Well, we talked about in the last few weeks about being serious and being savvy. In den letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, ernsthaft und weise zu sein. Seriousness toward God. Ernsthaft Gott gegenüber. And savvy toward the culture. Und weise der Kultur gegenüber. Savvy meaning clever. We are clever. Clever, der Kultur gegenüber. Like Daniel was clever. So wie Daniel clever war. And Daniel took on the Babylonian culture. Daniel hat die babylonische Kultur angenommen. But he was very serious toward God. Aber er war sehr ernsthaft Gott gegenüber. And he knelt and prayed three times a day. Und er hat dreimal am Tag gebetet. And Daniel, by himself, because of his faith, und wegen seines Glaubens, eventually went into the lion's den. Ging er sogar in die Löwengrube. God delivered him. Gott hat ihn befreit. And the king decreed that the entire empire bow their knee to the God of Daniel. Und der König hat einen Erlass herausgegeben, dass das ganze Königreich sich beugen muss vor dem Gott von Daniel. That's impact. Das ist Einfluss. That's one person. One person who was serious toward God, die ernsthaft war gegenüber Gott, and clever toward the culture. Und clever gegenüber der Kultur. If we are only serious toward God, wenn wir nur ernsthaft Gott gegenüber sind, and reject the culture, aber die Kultur ablehnen, we go away in our castle at Lebgasse 34. Wir gehen weg in unsere kleine Burg in der Lebgasse 34. We throw tracts out the window. Und wir werfen ein paar Traktate aus dem Fenster. And we look at the culture from afar off. Und wir schauen von weit weg auf die Kultur. And when people visit the church, und wenn Leute die Gemeinde besuchen, they have culture shock. Dann haben sie einen Kulturschock. They're amazed that there are people like us in Austria. Dass es in Österreich noch solche Menschen gibt wie wir. And they look around, they think, und sie schauen sich um und denken, where did these people come from? Wo kommen die her? Look at the way they dress. Schau die an, wie die sich anziehen. I've never seen anybody like this. Noch nie jemanden so jemanden gesehen. They're like from the 40s. Die sind wie aus den 40er Jahren oder den 50er. Where did they survive? Die haben überlebt. They survived. Überlebende. And they have culture. They have more culture shock coming into the church. Und sie haben einen größeren Kulturschock in die Gemeinde zu kommen. Than we have going out there. Als wir haben, wenn wir hinausgehen. So we have no impact. Und drum haben wir keinen Einfluss. Because acceptance. Denn Akzeptanz. Leads the way to influence. Öffnet den Weg zum Einfluss. Now I want to show you something that I really didn't understand until this week. Ich möchte euch was zeigen, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. I understood it somehow, but I didn't understand it correctly, I think. Ich habe es so ungefähr verstanden, aber nicht ganz korrekt. And I'll get into it in a moment. Und ich komme in einem Moment dazu. But what kind of a culture do we want in our church? Welche Art von Kultur wollen wir in unserer Gemeinde? We determine the culture. Denn wir bestimmen die Kultur. Now in Revelation chapter 2 and 3, in Offenbarung 2 und 3, John talks about seven churches. Spricht Johannes über sieben Gemeinden. Each church had its own culture. Jede Gemeinde hat ihre eigene Kultur. The first church, Church of Ephesus, die erste Gemeinde von Ephesus, was a powerful church. War eine mächtige Gemeinde. It was the apostolic church. Es war die apostolische Gemeinde. And Jesus, the risen Jesus, speaks to the church. Und der auferstandene Jesus spricht zu diesen Gemeinden. Through the pen of John. Durch die Füllfeder von Johannes. And he says, I have things to commend you about. Er sagt, ich habe Dinge, die ich euch sagen muss. You do great works. Macht großartige Arbeit. You persevere. Ihr habt durchgehalten. You're very impressive as a church. Ihr seid wirklich eine beeindruckende Gemeinde. But I have this one thing against you. Aber eine Sache habe ich gegen euch. And that means against the culture of the church. Und das heißt gegen die Kultur eurer Gemeinde. Because every church will have a culture. Denn jede Gemeinde hat eine Kultur. It means it's just the way it is in the church. Es ist einfach so, wie es ist in der Gemeinde. Everyone understands that this is the way our church is. Jeder versteht, so ist unsere Gemeinde halt. Every church is a culture. Jede Gemeinde hat eine Kultur. And Jesus said this. Und Jesus sagt Folgendes. I have this against you. Ich habe etwas gegen dich. You have left your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. And if you do not repent of that, und wenn du davon nicht umkehrst, then I will remove your candlestick. Dann werde ich deinen Lichtständer. which means that wegtun. You may exist as a church. Das heißt, du magst vielleicht als Gemeinde noch existieren. But on the map in heaven, aber auf der Landkarte im Himmel, where all the churches have a light, wo all die Gemeinden ein Licht haben, your light goes out. Geht dein Licht aus. And we do not recognize you as representing the kingdom of heaven. Und wir können dich nicht mehr anerkennen als jemand, der das Königreich des Himmels repräsentiert. Wow. God is very, very, very interested in the culture of our church. Gott ist sehr interessiert an der Kultur unserer Gemeinde. What kind of culture do we want? Was für eine Art von Kultur wollen wir? We want a Jesus culture. Wir wollen eine Jesus-Kultur. A culture that demonstrates and reflects who Jesus is. Eine Kultur, die demonstriert und reflektiert, wer Jesus ist. And as we read the Gospels, und wenn wir das Evangelium lesen, we see who he is. Dann sehen wir, wer er ist. Unless we are reading the Gospels, außer wir lesen das Evangelium through the glasses, durch eine Brille, of our church culture. Durch die Brille unserer Gemeindekultur. Then our church culture blinds us to who Jesus is. Dann blendet uns unsere Kultur und wir können nicht sehen, wie Jesus ist. How many messages did I hear? Wie viele Botschaften habe ich schon gehört? In my 35 years of being a Christian. In meinen 35 Jahren, die ich jetzt Christ bin. That Jesus turned the water into grape juice. Dass Jesus das Wasser in Traubensaft verwandelt hat. Because we don't drink. Weil wir trinken nicht. Jesus would never turn water into wine because wine is sin. Jesus würde niemals Wasser in Wein verwandeln, denn Wein ist Sünde. It was grape juice. Das war sicher Traubensaft. You can read commentaries on this. It was grape juice. Darüber kann man ganze Kommentare lesen. I've heard messages on this. It was grape juice. Ich habe Botschaften darüber gehört, dass es Traubensaft war. So you have this awesome wedding. Also du hast diese wunderbare Hochzeit. And then the people, when they finally taste what Jesus produced. Und wenn die Leute endlich das kosten, was Jesus gemacht hat. They say, you saved the grape juice for the end. Dann sagen sie, du hast den Traubensaft für den Schluss aufgehoben. I mean, how can you be so blind to the text? Wie kannst du so blind sein dem Text gegenüber? Because the culture is so strong. Weil die Kultur so stark ist. You see how strong a culture can be? Seht ihr, wie stark eine Kultur sein kann? Our culture will either reveal who Jesus is or it will blind us to who he is. Unsere Kultur wird entweder entdecken, wie Jesus ist, oder sie wird uns blind dafür machen. Jesus was the friend of sinners. Jesus war der Freund der Sünder. They said in Luke chapter 7, in Lukas Kapitel 7, that he said, you call the Son of Man, du nennst den Menschen Sohn, a drunkard, einen Trinker, and the friend of sinners, und einen Freund der Sünder. Well, because he was drinking grape juice, of course. Sicher, weil er hat ja immer Traubensaft getrunken. He was drinking grape juice and cola. Er hat immer Traubensaft und Coca-Cola getrunken. How could you call someone a drunkard if they're drinking cola and grape juice? Wie kannst du jemanden einen Trunkenbold nennen, der Coca-Cola und Traubensaft trinkt? Then you read commentators who say, dann gibt's Kommentatoren, die sagen, well, he wasn't actually their friend, he just kind of associated with them. Er war ja eigentlich nicht der Freund, er hat sich nur so ein bisschen mit ihnen eingelassen. He showed up at the party and kind of walked around. Ist ein bisschen aufgetaucht auf der Party, ein bisschen herumgegangen. I don't drink. I'm not really your I'm not really associating with you, but ich bin nicht wirklich Freund mit dir. And you see people who try to explain what the scripture clearly says. Und es gibt Leute, die versuchen, das zu erklären, was die Schrift doch deutlich sagt. Can't. Aber sie können es nicht. Because they're viewing the scripture through their church culture. Denn sie schauen die Schrift durch ihre Gemeindekultur and an. They have to make the scripture und sie passen die Schrift justify the culture. Um ihre Kultur zu rechtfertigen. Yeah. Now watch. People get significance and security from a culture. Leute bekommen Bedeutung und Sicherheit aus ihrer Kultur. Which in one way is okay. Was auf die eine Art okay ist. But in another way it can be extremely dangerous. Aber auf der anderen Seite kann das sehr gefährlich sein. Because if we are not in an active process, if let's say this, if part of the culture is not becoming more like Christ, Denn wenn ein Teil der Kultur nicht mehr wie Christus wird, and my significance and security is in the culture, und meine Sicherheit und Bedeutung in der Kultur liegt, when somebody wants to follow Christ, wenn jemand Christus folgen will, we will kill them. Dann werden wir ihn töten. I have a book at home. It's like the number one book on leadership and culture. Ich habe ein Buch zu Hause. Das ist das Buch Nummer 1 über Leiterschaft und Kultur. I got it from a seminary. Ich habe es bei einem Seminar bekommen. When I took a leadership class. Wie ich eine Leiterschaftsklasse besucht habe. It's like 600 pages. Das hat 600 Seiten. And it says this. Und da steht Folgendes. It says that when a group of people meet together. Wenn eine Gruppe von Menschen sich treffen, and they find security and significance in each other, und sie finden Bedeutung und Sicherheit untereinander oder voneinander, they become a culture. Dann werden sie eine Kultur. When the culture is threatened, wenn die Kultur bedroht wird, and someone steps forth and has a solution, und jemand tritt nach vorn und hat eine Lösung, they are the leader. Dann ist der Leiter. They are the protector of the culture. Denn ist der Beschützer der Kultur. But at some point, if the leader, aber an einem bestimmten Punkt, wenn der Leiter no longer recognizes the culture for what it is, wenn die Kultur nicht mehr als das erkennt, was sie ist, the people in the culture, dann werden die Leute in der Kultur will lie, beginnen zu lügen, zu stehlen, gossip, slander, zu reden, everything evil, alles Schlechte. Because their significance and security is so rooted in that culture. Weil ihre Bedeutung und ihre Sicherheit so ruiniert ist in dieser Kultur. What should our culture be like? Wie sollte unsere Kultur sein? It should be a Jesus culture. Eine Jesus-Kultur soll es sein. It should reflect who he is. Es soll reflektieren, wer ist. Now, I would like to give a verse, ich möchte euch einen Vers geben, that I think is the most powerful verse to define that culture. Von dem ich denke, dass der mächtigste Vers ist, diese Kultur zu definieren. I think this verse is probably the third or the second most powerful verse in the Bible. Ich glaube, es ist der zweit oder drittmächtigste Vers in der ganzen Bibel. Preachers all throughout church history have preached on this verse over and over and over again. Über die ganzen Gemeinden, über die ganze Welt haben immer wieder über diesen Vers gepredigt. We would all agree that John 3:16 is the verse. Wir würden alle übereinstimmen, dass Johannes 3:16 der Vers ist. For God so loved the world. So sehr hat Gott die Welt geliebt. That he gave his only begotten son. Dass seinen einzigen Sohn gab. That whosoever would believe in him, damit alle, die an ihn glauben, would not perish, nicht verloren gehen, but have eternal life, sondern ewiges Leben haben. But another very powerful verse, aber noch ein ganz mächtiger Vers, is Ephesians 2:8. Ist Epheser 2:8. For we are saved by grace, denn wir sind gerettet aus Gnade, through faith, durch den Glauben, not of works, nicht durch Werke, not of yourself, nicht durch dich selbst, lest any man should boast, damit sich niemand rühme. Such a powerful verse. Das ist so ein mächtiger Vers. But let me give you another verse. Aber ich gebe euch noch einen anderen Vers. That should define our church culture. Der unsere Kultur, unsere Gemeindekultur definieren soll. It's found in Romans chapter 5. Es steht in Römer Kapitel 5. Let's put it on the beamer. It's verse 8, but we'll start at verse 7. Wir beginnen bei Vers 7. It says, for if one person or if one will hardly die for a righteous man, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, though perhaps for a good man someone would dare to die. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. I mean, how many people are willing to give their life for somebody? Wie viele Leute sind willens, ihr Leben für jemand anderen zu geben? Not a lot of people, but there are people. Nicht viele, aber es gibt ein paar. But verse 8, here's our verse. Aber Vers 8, das ist unser Vers. But God demonstrates his love toward us. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Now if you look at that verse, wenn ihr diesen Vers anschaut, it's very powerful, ist sehr mächtig. And yet, for some reason, Und trotzdem aus irgendeinem Grund. I kept saying to myself and kept praying. Sag ich mir immer wieder vor und bete darüber. It's not hitting me like I know it should. Es trifft mich nicht so, wie es mich treffen sollte. God demonstrated his love toward us. Gott aber hat seine Liebe bewiesen uns gegenüber. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Dass Christus für uns gestorben ist, obwohl wir noch Sünder waren. I prayed all week about this verse. Ich habe die ganze Woche über diesen Vers gebetet. I said, God, what is it that I don't see about the? Why is it not hitting me and causing me to weep? Ich habe gesagt, Gott, warum trifft mich dieser Vers nicht wirklich und bringt mich dazu zu weinen? If I understand it correctly, wenn ich ihn wirklich verstehe, there should be joy in my heart and tears in my eyes. Sollte Freude in meinem Herzen sein und Tränen in meinen Augen. So I began to ask myself, what does the text not say? Und ich habe mich gefragt, was sagt dieser Text nicht? The text doesn't say that God demonstrated his love toward us because we were sinners. Der Text sagt nicht, dass Gott uns seine Liebe erwiesen hat, weil wir Sünder sind. The text also doesn't say. Der Text sagt doch nicht, that God demonstrated his love toward us despite the fact that we were sinners. Dass Gott seine Liebe uns gegenüber erweist, trotz der Tatsache, dass wir Sünder sind. Now, if you have children or if you have parents, wenn du Kinder hast oder wenn ihr Eltern seid, do you love, liebst you love your parents, you love your mom maybe, or your kids, right? Hopefully you love your mom, your kids, you love somebody. Just think of somebody you love. Irgendjemanden liebst du sicher. And I think, you know, we wouldn't say, well, I love my son because he's in prison. Du würdest nicht sagen, ich liebe meinen Sohn, weil er im Gefängnis ist. I love him because he's in prison. Ich liebe ihn, weil er im Gefängnis ist. No, it doesn't make sense. Nein, das macht keinen Sinn. How about I love my son despite the fact that he's in prison? Wie wäre es mit, ich liebe meinen Sohn trotz der Tatsache, dass er im Gefängnis ist? I love my son despite the fact that he never calls me. Ich liebe meinen Sohn trotz der Tatsache, dass er mich nie anruft. I love my mother despite the fact that she drives me crazy. Ich liebe meine Mutter trotz der Tatsache, dass sie mich verrückt macht. I love my husband. Ich liebe meinen Mann despite the fact trotz der Tatsache, that he is such a mess. Dass er so unmöglich ist. And I love my wife despite the fact. Und ich liebe meine Frau trotz der Tatsache, that she can be so impossible. Dass sie so unmöglich sein kann. I love my mother-in-law. Ich liebe meine Schwiegermutter. Despite the fact that she doesn't know how to cook. Trotz der Tatsache, dass sie nicht weiß, wie man kocht. And I have to eat the food every Sunday. Ich muss das jeden Sonntag essen. And smile. Und lächeln. But I love her despite the fact. Aber ich liebe sie trotz dieser Tatsache. I love Austria despite the fact. Ich liebe Österreich trotz der Tatsache. Of the taxes. Der Steuern. I love America despite the fact. Ich liebe Amerika trotz der Tatsachen. That it's so godless. Dass es so gottlos ist. I love despite the fact. Ich liebe trotz der Tatsachen. Do you think that that's how God loves us? Glaubt ihr, das ist die Art, wie Gott uns liebt? That's how we love. So lieben wir. And that's okay. That's commendable. Und das ist okay. But is that how God loves? Aber ist das so, wie Gott liebt? Is that the glorious gospel? Ist das das herrliche Evangelium? In 2. Corinthians chapter 4. In 2. Korinther 4. The glorious gospel. Das herrliche Evangelium. In verse 6. In Vers 6. We're talking about a glorious gospel. Wir sprechen über ein herrliches Evangelium. We're talking about a gospel that when we think about it, we think, wir sprechen über Evangelium, wenn wir drüber nachdenken, it makes my heart beat faster. Lässt mein Herz schneller schlagen. It's a glorious gospel. Unglaublich, das herrliche Evangelium. God loves us despite us. Gott liebt uns trotz uns. Is that glorious? Ist das herrlich? God looks at you and thinks. Gott schaut dich an und denkt. I love them despite all that stuff. Ich liebe sie trotz all den Dingen, die sie tun. Or does it mean this? Oder meint es Folgendes? God loves us. Gott liebt uns. Just as we are. Einfach so, wie wir sind. Because. Weil. He is love. Weil er Liebe ist. God loves us because he is love. Gott liebt uns, weil er Liebe ist. And because he loves us, because he's love. Und weil er uns liebt, weil er Liebe ist. He doesn't get into this despite stuff and because stuff. Dann kommt er nicht zu diesen warum Sachen. Because that somehow puts a motive on us. Denn das legt uns ja Motive auf. I love them because they're sinners. Ich liebe sie, weil sie Sünder sind. Because they need me. Weil sie mich brauchen. They're sinful. They're in need. Sie sind in Not. Sie sind Sünder. I love them. Und ich liebe sie. Because they're so helpless. Weil sie einfach so hilflos sind. They're such sinners. Weil sie solche Sünder sind. What do they know? They're stupid. They're ignorant. Was wissen sie? Sie sind einfach dumm. Look, they're so blind. Unwissend. Blind. Because they are such sinners. Sie sind einfach solche Sünder. I love them. Aber ich liebe sie so. That puts the reason that God loves on us. Das ist der Grund, warum Gott uns liebt. I love them despite all of that. Ich liebe sie trotz all dem. It still means that God sees some kind of goodness in us that he loves despite all of our weirdness. Das heißt, Gott sieht in uns etwas, was er noch liebt, trotz unserer Verwirrungen. What this verse is saying, was sagt dieser Vers? That God demonstrated his love toward us. Dass Gott seine Liebe gezeigt und erwiesen hat. That while we were yet sinners. Während wir noch Sünder waren. Right in that state. Genau in diesem Stadium. As sinners. Als Sünder. He loved us. Hat er uns geliebt. With the greatest demonstration of love possible. Mit der größten Demonstration der Liebe, die überhaupt möglich ist. He sent Jesus to die for us. Er hat seinen Sohn gesandt, um für uns zu sterben. Just as we were. So wie wir waren. Not because. Nicht weil wir so waren. Not in spite. Nicht trotzdem. Just as we were. Sondern weil wir waren, wie and wir he sind. Died for everyone. Und er starb für jeden. In 1. John chapter 2 verse 2. 1. Johannes 2 Vers 2. He died for the sins of the whole world. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. I read a commentary on that verse. Darüber habe ich einen Kommentar gelesen. About a month ago. Vor einem Monat circa. And the person said this. Und die Person sagt Folgendes. Jesus died for the sins of all the Christians in the world. Jesus starb für die Sünden aller Christen dieser Welt. Is that what the text says? Ist das das, was der Text sagt? Or are you reading the text through your church culture? Oder liest du den Text durch die Brille deiner Gemeindekultur? It says he died for the sins of the whole world. Es steht, er starb für die Sünden der ganzen Welt. Now watch how this affects the culture. Und schau, welche Auswirkungen das auf die Kultur and hat. Why this verse needs to be right in the center of our culture. Und warum dieser Vers genau im Zentrum unserer Kultur sein muss. If we love people, wenn wir Menschen lieben, because we want them to come to Christ. Weil wir wollen, dass sie zu Jesus finden. Then our love is conditional. Dann hat unsere Liebe Bedingungen. I've done that. Ich habe das gemacht. I've done that hundreds of times. Hunderte Male. Maybe thousands of times. Vielleicht tausende Male. At a party. Auf einer Party. See someone who doesn't know Christ. Du siehst jemanden, der Christus nicht kennt. Suddenly, let's go love them. Plötzlich denkst du dir. Hey, komm, wir wollen rübergehen und den mal lieben. What can I do for you? Want to bring them to Christ. Wir wollen ihn zu Christus bringen. Good night. Gute Nacht. If we love people because we want to bring them to Christ, it's conditional. Wenn wir Menschen nur lieben, weil wir sie zu Christus bringen wollen, ist es mit Bedingung. God didn't love us because he wanted us to come to Christ. Gott hat uns nicht nur geliebt, weil er wollte, dass wir zu Christus kommen. God loved us because he's love. Gott liebt uns, weil seine Liebe he is love. Sondern weil er Liebe ist. And that love und diese Liebe wants us to come to Christ. Möchte, dass wir zu Christus kommen. Now watch. If we love people in the church, wenn wir Leute in der Gemeinde lieben, because they give us significance and security, weil sie uns Anerkennung und Sicherheit geben, then it's conditional. Dann ist es eine Bedingung. If we love people in the church because we don't want them to go to another church, wenn wir Leute in der Gemeinde nur lieben, weil wir nicht wollen, dass sie in eine andere Gemeinde gehen, then it's conditional. Dann ist es eine Bedingung, die wir stellen. And then we end up cursing people when they leave the church, Und dann enden wir damit, dass wir Leute verfluchen, wenn sie die Gemeinde verlassen. We don't do that, but that's happened to me. Wir machen das nicht, aber mir ist das passiert. Happened to me. Es ist mir passiert. The love was conditional. Die Liebe hatte eine Bedingung. Do you know why? Because I danced. Wisst ihr warum? To the tune of the culture. Denn ich habe getanzt zum Flötenspiel der Kultur. Like we talked about last week in Luke chapter 7. Was wir letzte Woche besprochen haben, was in Lukas 7 steht. Jesus said to the religious leaders. Jesus sagte zu den religiösen Führern. I will tell you what you're like. Ich sage euch, wie ihr seid. You are like children playing in the marketplace. Ihr seid wie Kinder, die auf dem Marktplatz spielen. Playing a game. Sie spielen ein Spiel. And playing your instruments. Sie spielen mit Instrumenten. And you are requiring that people dance, the other children dance to your tune. Und ihr wollt oder ihr fordert, dass die Kinder zu eurer Musik tanzen. And those who don't dance, you mock. Und die, die nicht tanzen, die werden verspottet. And you make fun of, and you reject. Über die macht man sich lustig und die lehnt man ab. And that's what you did to John the Baptist. Das habt ihr mit Johannes dem Baptisten because gemacht. He was so severe toward God. Denn er war so ernsthaft Gott gegenüber. And you did it to the Son of Man. Und ihr habt es auch dem Menschensohn gegenüber gemacht. Because I am so savvy toward the culture. Weil ich so clever der Kultur gegenüber bin. John the Baptist didn't eat or drink. Johannes der Baptist hat nicht gegessen und nicht getrunken. Neither did he dance to your culture. Er hat auch nicht zu eurer Kultur getanzt. And you rejected him. Und ihr habt ihn deshalb abgelehnt. I came. Ich bin gekommen, eating and drinking, ich esse und ich trinke, and befriending sinners, und bin Freund mit Sündern, and you rejected me, und ihr habt mich abgelehnt, because I didn't dance to your culture. Weil ich nicht zu eurer Kultur getanzt habe. When we don't want a culture, wir wollen nicht eine Kultur, that we want people to be like us. Dass Leute so sein oder werden müssen, wie wir sind. If someone wants to be like me, let them be like me because I'm in the process of wanting to be like Christ. Wenn Leute so sein sollen wie ich, dann nur, wenn ich in dem Prozess bin, so wie Christus zu werden. But our culture can be made up of many things that are not about becoming like Jesus. Aber unsere Kultur kann aus vielen Dingen bestehen, die wir uns ausgedacht haben, die nichts damit zu tun haben, so wie Jesus now zu werden. Here's the point. Das ist der Punkt. God loves because he's love. Gott liebt, weil er Liebe ist. But I'm not love. Aber ich bin nicht Liebe. So the best I can do is love you despite you. Also das Beste, was ich tun kann, ist, dass ich dich trotzdem liebe. So I sit next to you. Also ich sitze neben dir. And I'm a punk rocker. Und ich bin ein Punk Rocker. And I think the church is kind of cool somehow. And und ich denke, das ist eine coole someone Gemeinde. Gave me an invitation. I'm here. Jemand hat mir eine Einladung gegeben. With jetzt bin ich da. Green hair and earrings and all kinds of cool mit stuff. Mit meinen grünen Haaren und meinen Ohrringen. And I'm sitting next to a guy who's got a suit on. Und ich sitze neben jemanden, der einen Anzug anhat. Hey, I can love this guy despite him. Ich kann den lieben trotzdem. I think I can love him despite the suit. Ich glaube, ich kann den lieben, obwohl der einen Anzug anhat. And the guy in the suit is thinking. Und der im Anzug denkt. I think I can love this guy despite the costume. Ich glaube, ich kann den lieben, obwohl er dieses Kostüm anhat. Is that Christ's love? Ist das die Liebe Christi? Is that what will dictate our culture? Ist das, was unsere Kultur bestimmt? That we love each other despite each other? Dass wir einfach lieben trotz unserer. That's not a bad culture. Das ist keine schlechte Kultur. That could be a very good culture. Das kann eine sehr gute Kultur sein. But it is not a glorious culture. Aber es ist keine herrliche Kultur. It's a very good culture. Es ist eine sehr gute hey, Kultur. Hey, I love you despite you. Hey, I love you. Ich liebe dich trotzdem. Despite the trotzdem, way you look and act and talk and everything about trotzdem, you, I love you. Trotzdem, wie du ausschaust und sprichst, ich liebe dich trotzdem. But how about this? Aber wie wär's damit? God loves because he's love. Gott liebt, weil er Liebe ist. And I am not love. Ich bin nicht Liebe. But I can love because I'm loved. Aber ich kann lieben, weil ich geliebt bin. Now I was thinking about this while I was driving my car. Exactly this thought. Über das habe ich nachgedacht, wie ich in meinem Auto gefahren bin. And the guy in front of me, somehow, this guy was parking and he pulled out a little bit. Und der Mann vor mir, der wollte sich einparken oder er hat geparkt und er ist ein bisschen rausgefahren. And I went in the other, I went over the double line a little bit to go around. Und ich bin ein bisschen über diese doppelte Sperrlinie gefahren. And the guy coming the other way. Und der kommt von der anderen Seite jemand. Took his middle finger and stuck it at me. Und zeigt mir den Mittelfinger. It was so shocking. Es war wirklich like for no reason. I just thought, ohne Grund. I thought, okay. Gedacht, gut. I love you. Ich liebe dich. Despite the finger? Trotz deinem Mittelfinger. That's okay. Das ist okay. But it's not setting me free. Aber es hat mich nicht freigesetzt. I thought, you know what? I love you. Ich habe gedacht, weißt du was? Because I'm loved. Ich liebe dich, weil ich geliebt bin. I love you. I don't want to get into the, I love you because I'm loved. Ich liebe dich, weil ich geliebt bin. I love you because I'm loved. Ich liebe dich, weil ich geliebt bin. And if that is the center of our culture. Und wenn das das Zentrum unserer Kultur ist. Then I can sit next to somebody. Dann kann ich neben jemanden sitzen. Who is totally a different style. Der einen vollkommen anderen Stil hat als ich. And I can just say, you know what? I love this guy. Und ich kann wirklich sagen, ich liebe den Jungen. Just as he is. So wie er ist. Because that's how God loves me. Denn genau so liebt Gott mich. God loves me just as I am. Gott liebt mich so wie ich bin. But then we ask ourselves, well, doesn't God want me to change? Aber dann können wir fragen, na ja, gut, aber will Gott nicht, dass wir uns verändern? Of course. Sicher. Of course. Sicher will er das. But God loves us. The power, there's power in God loving us just as we are. Aber es gibt diese Macht, die darin liegt, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. If we loved our kids just like they were. Wenn wir unsere Kinder so lieben, wie sie waren. If we loved our spouses just like they were. Wenn wir unsere Ehefrauen oder Ehepartner nur so lieben, wie sie waren. And stop saying, well, you know, I love her. I love her anyway, despite her, you know. Und sagen, ich liebe sie trotzdem, I love trotz my wife. Ihrer. Despite all that stuff, I love trotz her. All dem. What if we just said, I love my wife? Was ist, wenn wir einfach sagen würden, ich liebe meine Frau? Because I'm loved. Weil ich geliebt bin. I love her as she is, because God loves me as I am. Ich liebe sie so, wie sie ist, weil Gott liebt mich so, wie ich bin. How could a person not want to be pleasing to that kind of love? Wie kann eine Person es nicht wollen, zu so einer Art von Liebe if I am loved for, haben for zu wollen? Who I am, wenn ich dafür geliebt bin, wer as ich bin, I am, so wie ich bin. If that doesn't create in me a desire to be pleasing to that love, wenn das in mir nicht den Wunsch hervorruft, auch dieser Liebe entsprechen zu wollen, then nothing will. Dann wird es nichts if geben. If that doesn't change my life, nothing will. Wenn das mein Leben nicht verändert, wird nichts mein Leben so verändern. If we do that and nothing happens, also wenn wir das tun und es passiert nichts, well, it happened to Christ as well. Dann können wir uns immer noch it happened to Jesus as well. Jesus genauso passiert. Jesus washed the feet of Judas. Jesus hat die Füße von Judas gewaschen. And yet Judas perished. Und trotzdem hat Judas ihn verraten. But Jesus didn't wash the feet of Judas so that Judas might get saved at the end. Aber Jesus hat die Füße von Judas nicht einfach gewaschen, damit er am Ende noch gerettet wird. Jesus washed the feet of Judas because Jesus is love. Jesus hat die Füße von Judas gewaschen, weil Jesus Liebe ist. He's love. Er ist Liebe. Now I'll just close with this. Damit möchte ich abschließen. This is found in 1 John chapter 4 verse 7. 1. Johannes Kapitel 4 Vers 7. And I'm just going to read. I'll give you the. You have to translate this directly. Okay, this is what it says in my amplified version, in my personal amplified version. Beloved, let us love one another. Geliebte, lasst uns einander lieben. Just as we are. So wie wir sind. For unconditional love is from God. Denn bedingungslose Liebe ist von Gott. And everyone who loves unconditionally. Und jeder, der bedingungslos liebt. Is born of God and knows God. Ist von Gott geboren und kennt Gott. The one who does not love others just as they are without conditions. Derjenige, der nicht andere liebt, so wie sie sind, ohne Bedingung. Does not know God. Kennt Gott nicht. For God is love. Denn Gott ist Liebe. And he loves us just as we are. Und er liebt uns so, wie wir sind. In this is unconditional love. Darin besteht die bedingungslose Liebe. Not that we loved God, nicht dass wir Gott lieben, but that he loved us just as we were. Sondern dass er uns geliebt hat, so wie wir waren. And he sent Jesus to be the propitiation for our sins. Und Jesus gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. If we love one another just as we are, wenn wir einander lieben, so wie wir sind, God abides in us. Bleibt Gott in uns. And his unconditional love is perfected in us. Und seine bedingungslose Liebe ist perfekt in uns. And in our midst. Und in unserer Mitte. We have come to know and have believed the unconditional love which God has for us. Wir haben der bedingungslosen Liebe geglaubt und sie kennengelernt, die Gott für uns hat. Just as we are. So wie wir sind. God is unconditional love. Gott ist bedingungslose Liebe. And the one who abides in this just as you are love abides in God. Und derjenige, der in dieser so wie du bist Liebe bleibt, bleibt in Gott. I want to show you a clip from a movie. Ich möchte euch einen Ausschnitt von einem Film zeigen. And maybe it will make it a little bit more clear. Vielleicht macht's das ein bisschen klarer. I'm sorry, it's in English. We couldn't find it in German. Es ist leider nur auf Englisch. Ich hab's auf Deutsch nicht gefunden. Did he love him because? Hat er ihn geliebt, weil? He wanted him to be a good man. Weil er wollte, dass er ein guter Mensch wird. Or did he love him because of love? Oder hat er ihn geliebt um der Liebe willen? It makes a difference. Das macht einen Unterschied. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. That you loved us because you're love. Dass du uns geliebt hast, weil du Liebe bist. And that takes all the pressure off us performing. Und das nimmt den ganzen Druck weg, dass wir irgendetwas erzeugen können. And becoming religious. Dass wir religiös werden. To try to prove something to you. Dass wir glauben, dir etwas beweisen zu müssen. Maybe there's somebody here this morning and you've never received God's love into your life. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du hast Gottes Liebe noch nie in dein Leben aufgenommen. It all starts with a prayer. Es beginnt mit einem Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to receive your love. Ich möchte deine Liebe empfangen. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Would you pray that prayer with me? Würdest du das mit mir beten? And let God love you. Und dich einfach von Gott lieben lassen. Like we just saw on the video. So wie wir es gesehen haben in dem Film. Pray with me. Bitte mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to receive your love. Ich möchte deine Liebe empfangen. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Just speak them quietly. God, forgive me. Sprich sie leise. Gott, vergib mir. Through Jesus Christ, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. And Father, we pray for our church. Und Vater, wir beten für unsere Gemeinde. That we would be a Jesus culture. Dass wir eine Jesus-Kultur haben mögen. That we would love because we're loved. Dass wir lieben können, weil wir geliebt sind. That our church, the characteristic that would characterize it would be. Dass das, was unsere Kirche charakterisiert, folgendes ist. Your unconditional love. Deine bedingungslose Liebe. That we love because we're loved. Dass wir lieben, weil wir geliebt sind. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.